Laut lesen und lernen. Entschuldigung, ist hier frei? Was möchtest du trinken? Zahlen bitte. Zusammen oder getrennt? Getrennt bitte. Das macht 13,40 Euro. Bitte. Danke. Auf Wiedersehen.